Weißt du noch, wie wir den Bananensong gesungen haben, damals im März? Weißt du nicht mehr? Den Bananensong, damals auf Beta Centauri. Wer warst du denn damals, dass du dich nicht mehr erinnern kannst? Gott, was haben wir immer gelacht, weißt du nicht mehr? Wer warst du denn bloß? Weißt du noch, als die Eiszeit kam? Als die Vogeljäger uns gefangen hielten? Wir lebten zusammen in einem Ei, weißt du nicht mehr? Wir zwei und das Kind, das von irgendwoher gekommen war, es hat nie gesprochen, weißt du nicht mehr? Wer warst du denn damals, dass du dich nicht mehr erinnern kannst?